Schönen guten Tag, Kiezbiografien, Ausgabe 15. Mein Name ist Lutz Bonneberg. Ich bin heute zu Besuch an der Kastanienallee in Berlin-Prenzlauer Berg immer noch. Immer noch Prenzlauer Berg, ja. Immer noch Prenzlauer Berg. Die sanfte Stimme, die gerade mich da auch richtig hingeleitet hat, ist von Claire. Ja. Hallo Claire. Hallo Lutz. Claire führt einen Friseursalon. Ja. Ja, vielleicht stellst du dich kurz vor. Okay. Mein Name ist Claire Lachki. Ich führe einen Friseursalon auf der Kastanienallee, jetzt seit 13,5 Jahren. Und habe viel gelernt, also auch gesehen, was hier so passiert ist auf der Kastanienallee. Ich bin keine gebürtige Berlinerin. Ich bin auch zugezogen, bin jetzt 16 Jahre in Berlin und habe davor in Weimar gelebt. Und auch zwischenzeitlich in Westdeutschland gelebt und habe mit 16 eine Ausbildung als Friseurin in Weimar angefangen, habe diese Ausbildung in Iserlohn in Nordrhein-Westfalen zu Ende gebracht und habe relativ früh meinen Meister gemacht, wurde dahingehend auch geprägt von meinem damaligen Arbeitgeber, dass ich das Geschäft übernehmen sollte in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und ja, musste dann aber schnell die Flucht ergreifen, weil ich gemerkt habe, das geht gar nicht. Ich habe zwar sehr viel da gelernt, das hätte ich wahrscheinlich in Weimar nicht gelernt, aber ich konnte mich da nicht sesshaft machen. Also Flucht nach vorn, Berlin war schon immer das Ziel, wie für so viele, auch gerade aus Ostdeutschland, mit vielen Möglichkeiten. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch von dem Beruf Friseur, gelinde gesprochen, die Nase voll. Auf jeden Fall kam ich nach Berlin und habe gedacht, nee, jetzt machst du ganz was anderes, jetzt, weiß ich nicht, studierst du nochmal und arbeitest nur in Kneipen und hältst dich irgendwie über Wasser. Irgendwie habe ich aber gemerkt, das ist auch jetzt alles Unfug und kam dann zu dem Schluss, nein, ich bin Friseur, ich liebe meinen Beruf, ich will ihn richtig machen und ich will das Beste rausholen. Und dann wusste ich aber auch mit diesem Entschluss noch nicht mal so ganz genau, was machst du jetzt dahin? Und diese Entwicklung zur Selbstständigkeit kam halt wirklich so peu à peu à peu über diese Punkte. Genau, und das ist jetzt aber auch der Punkt, wo ich ins Spiel komme. Mhm. Nicht nur jetzt in diesem Interview, sondern tatsächlich, es war wohl ungefähr um 2000 rum. Genau, 1.1.2000. Und dann bin ich kurz danach in diesen Laden gekommen und habe darum gebeten, hier den Bart zu schneiden. Ein Pionier der ersten Stunde, Lutz. So ungefähr, ne? Genau. Super. Und das heißt, seit 2000 gehen wir unsere Wege in Berlin und sehen uns immer wieder mal so. Natürlich bist jetzt nicht unbedingt du diejenige, die mir alle paar Wochen... Ne, am Anfang schon lange, geht. Ne? Am Anfang schon. Einbaujahr. Aber es hat sich auch gewandelt. Genau, wir sind Einbaujahr, genau, exakt. Und das finde ich halt besonders spannend, deswegen mache ich auch gerne dieses Interview. Mhm. Weil halt irgendwie da, ohne jetzt wirklich ernsthaft befreundet zu sein, irgendwie so, so eine Biografie parallel läuft. Mhm. Über immerhin mittlerweile 13 Jahre. Wahnsinn. Ja. Genau, und jetzt hat man schon gemerkt, dass eine Eigenschaft vieler Friseure ist, dass sie kommunizieren müssen, teilweise, mit ihren Kunden. Schweigen ist da eigentlich nicht um. Nö, es gibt schon welche, die das ausblenden, also so, die ganz, ganz ruhig sind. Hatte ich auch mal eine Kollegin, die, weiß ich nicht, ich finde es komisch, also ich rede gerne. Ich habe schon immer gerne geredet. Das ist grundsätzlich auch eine gute Sache, um diesen Beruf erstmal auszuüben. Mhm. Tatsächlich gibt es aber auch Momente, wo ich nicht rede. Ne? Das kann man mir auch immer kaum so. Ich denke, das liegt auch an den Leuten selbst. Also wenn ich halt hier reingekommen bin und eine Aura einer dunklen Wolke mit mir getragen habe, dann hat das immer der oder diejenige, die mich da betreut hat, gemerkt. Ne? Da hat jemand vielleicht nicht so gute Laune und dann nimmt man sich ja auch ein bisschen vielleicht zurück. Also man spürt das ja auch. Man ja, auf jeden Fall. Also das sollte man auch drauf haben, irgendwie also die Leute nicht an die Wand zu labern irgendwo, wenn sie jetzt gerade mal ihre Ruhe haben wollen. Das ist halt dieses Vermögen, einfach sich auf einen Menschen einzustellen und jetzt nicht nur über dieses Handwerk. Ja, das ist ja so ein Soft-Skill, der eigentlich mit dem vermute ich mir, dass Friseurausbildung, da wird das Thema Kommunikation oder wie man mit dem Kunden umgeht, null, vielleicht angekratzt, aber nicht null mehr. Nein, es ist einfach, es wird komplett ausgespart, was das eigentlich bedeutet, wie nah wir an die Menschen rankommen, was das auch irgendwo für eine Verantwortung ist und wo man auch dieses Gefühl braucht. Deswegen sage ich, dass das heute die jungen Leute schwer können, irgendwo sich selber nicht so, ich will das jetzt nicht alle pauschal irgendwie schlecht machen oder irgendwo, aber sich selber mal da auch nicht so wichtig zu nehmen, nicht nur so seinen eigenen Mikrokosmos oder den gerade mal beiseite packen, ist auch für viele Situationen sehr hilfreich und mal einfach sich auf jemand anderen einzustellen und einfach nur das Gefühl, den jetzt glücklich machen zu wollen in dem, was man kann. Und das ist halt, deswegen ist dieser Beruf Friseur auch einer so, der am meisten Zufriedenheit hat, obwohl man ja immer sagt, schlechte Bezahlung, ja, und körperlich anstrengend. Und nachher vielleicht, genau, mal kurz mich, das tut kein, also, Thema. Wenn man das begriffen hat irgendwo, dass das was ist, was auch was gibt, ne? Also wo man was gibt und was nimmt, ist man da sehr ausgeglichen und hat da auch sehr viel Freude dran. Also ich kann jetzt von mir sprechen und von meinen Kollegen, die das so sehen. Und wo es einfach Spaß macht. Wenn wir nochmal, also wenn ich jetzt immer mal zurückdenke, noch. Immer noch. Genau, seit 25 Jahren fast, krass. Ich darf es gar nicht sagen. Wenn ich jetzt so 13 Jahre zurückdenke, also wo ich jetzt halt quasi hier reingekommen bin in den Laden, da warst du mit einer Kollegin oder Angestellten, ich weiß gar nicht. Nee, wir waren Partner. Ihr wart Partner, ne? So. Sie hat noch ihren Meister gerade gemacht. Genau, den hat sie auch gemacht in meiner Schwangerschaft, genau, da hatte sie im Prinzip in Erfurt ihren Meister gemacht, ja. Und sie war mit dabei, ist mittlerweile ausgestiegen. Ja. Von den zwei Leuten, die hier gearbeitet haben, ist das dann aber irgendwann, also ich glaube nach ihrem Ausstieg auch erst, dann halt kamen mehr Leute, die hier gearbeitet haben, die du angestellt hast, wo du dann plötzlich dann halt auch nicht nur Partnerin warst, sondern auch Chefin. Ja. Schwierig. Und dann hast du jetzt auch einen zweiten Laden vor einigen Jahren aufgemacht hier in der Gegend. Das heißt, du hast noch mehr Leute eingestellt und zwei unterschiedliche Locations, die unterschiedlich vielleicht auch funktionieren. Mhm. Trotzdem bist du halt die Chefin. Dieser Wandel zwischen dem, du hast ein Handwerk gelernt, du hast eine Lehre gemacht, du gehst irgendwo hin und arbeitest, dann hast du deinen eigenen Laden und bist vielleicht in einer Art GbR oder sowas. Ja, genau. Irgendwie. Und dann plötzlich aber, die Frage dieses Wachstums, war das jetzt Zufall, war das gewollt? Und wie hast du dich da damit beschäftigt? Weil das ist ja nun halt auch ein Wandelpunkt. Mhm. Ne? So, wo deine Rolle mit der Individualverantwortung für dich plötzlich sich verändert, dass du Leute hast, die sozialversicherungspflichtig bei dir tätig sind und du halt eine Verantwortung ihnen gegenüber trägst und gleichzeitig halt irgendwie das so ein Geben und Nehmen ist. Wie ist es dazu gekommen und wie hast du das wahrgenommen? Was war dir wichtig? Also es bezieht sich so ein bisschen darauf, dass ich, als ich nach Berlin kam, mit dem Beruf nichts mehr zu tun haben wollte und auch niemals selbstständig sein wollte und wie ich da reingewachsen bin. Wie es jetzt so aus heutiger Sicht mit 10 Angestellten und wirklich, dass ich jetzt sage, ich bin Chefin eines kleinen Unternehmens, dazwischen Etappen, also man wächst da wirklich rein. Also dieses, ich will gar nicht und ich will auch nicht Verantwortung übernehmen und ich will Spaß und dann zu sagen, okay, ich bin in der Lage, 12 bis 14 Stunden am Tag zu arbeiten, mit einer Partnerin mich auszutauschen über Ziele. Wir haben immerhin 8 Jahre, 8 Monate dieses Unternehmen zusammengeleitet. 8 Jahre war's. Und da uns auch sehr viel bereichert und befruchtet, aber jeder hat sich auch ein Stück weg in eine andere Richtung entwickelt. Ich habe ein Kind bekommen und sie wollte halt dann keine Verantwortung für Angestellte übernehmen, was ich aus heutiger Sicht als legitim erachte, diese Entscheidung zu treffen. Damals war ich sehr verletzt. Okay, also damals war es halt, es war halt schon eine andere Beziehung als eine Geschäftsbeziehung in meinen Augen und wir sind aneinander gewachsen. Ich habe sie auch ausgebildet zum Teil hier in Berlin, als ich hierher kam. Und sie wollte unbedingt diesen Laden hier übernehmen. Hm. Ich wollte mich nicht selbstständig machen. Nennt sich Fukuhila. Ne? Genau, der Laden heißt Fukuhila und ist halt ein alteingesessener Friseurbetrieb im Kiez. Den gibt es jetzt nachweislich schon fast 100 Jahre als Friseur. Wir hatten eine Kundin, die kannte uns als 5. Besitzer. Unsere direkten unmittelbaren Vorgänger hatten 19 Jahre das Geschäft geführt. Und dadurch hat das natürlich auch hier eine Tradition. Und Nadine, meine ehemalige Partnerin, die Kastanie darf nicht irgendwer kaufen. Wir müssen sie retten und wir müssen das jetzt machen. Also ein totaler Kitsch auch, muss man mal also sagen. Nicht ein Politkitsch. Ja, es ist halt ganz viel so Nostalgie und ganz viel so eben das Gefühl für diese Ecke, wie sie damals auch noch war, dieser wirkliche Kiez, der sich ja unglaublich verändert hat. Ganz krass. Der krasseste Kiez von der Veränderung, finde ich, am Prenzlauer Berg. Und wie es angefangen hat, wir waren damals unglaublich jung und naiv und haben gesagt, wir haben Spaß an der Arbeit, haben jetzt einen Laden, haben ja auch viel 20, gefeiert. Ne? 20, ja, sie war 23, ich war 27. Haben ja auch gefeiert, waren mit all unseren Kunden mehr oder weniger befreundet. Dabei. Ja, ja. Ihr habt auch mit gefeiert. Wir haben zweimal im Jahr eine Vernissage gemacht und haben hier Partys gefeiert. Und ja, und dann sind wir da irgendwo reingerutscht und die Ernsthaftigkeit kam tatsächlich dann mit meiner Schwangerschaft. Mhm. Oh Gott, wie jetzt das mit Kind und mit so einem großen Pensum an Arbeitszeit. Und dass sie dann eben ihren Meister gemacht hat und wir dann halt wirklich uns Unterstützung auch mit Angestellten gesucht haben und dann eben auch wirklich so Stück für Stück da reingewachsen sind. Mhm. Und das Thema mit Angestellten, das habe ich damals auch nicht. Ich habe bei der ersten Angestellten, die gesagt hat, sie hört auf, sie zieht wieder zurück nach Köln, musste ich einen Schnaps trinken und war total so fertig, wie sie geht jetzt, das war doch so schön. Also dieser Family-Gedanke da auch relativ lange mit drin gewesen, auch Angestellte nicht als Angestellte zu sehen, sondern als Freunde und Partner auch gleichzeitig, weil wir waren ja auch zu zweit so. Und da erstmal auch so mit umzugehen, dass Leute kommen und gehen und dass man die begleitet und auch fit macht und prägt in ihrer beruflichen Laufbahn. Also viele, die hier rausgegangen sind, haben sich selbstständig gemacht. Echt, ja? Auch eine Kollegin, die aus einer 10 Jahre Langzeitarbeitslosigkeit kam, ist jetzt selbstständig. Das haben wir geschafft. Kannst du, was ist passiert, irgendwie, dass da so viele Leute dann halt mit diesen Ehrgeiz oder mit dieser Kraft und dem Optimismus rausgehen zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding? Ich glaube, das war schon so, wie wir es gemacht haben, dass wir es halt einfach auch nicht so verbissen angegangen sind, weil wir einfach gesagt haben, wir lieben das, was wir tun und wir stehen dahinter und nehmen das ernst einerseits, dass das jetzt nicht irgendwie verhunzt wird, auch von dem Anspruch an die Arbeit, also von der Qualität, von der Weiterbildung und auch von der Art, wie wir mit unseren Kunden sind. Also das war, glaube ich, was viele so vielleicht nicht kannten von Chefs vorher, ne? Wo man vielleicht sagt, ich jetzt vielleicht auch, die jetzt 13, 14 Jahre Chefin ist, irgendwann vielleicht auch nicht mehr diese Ausstrahlung hat, wie wir damals, mit unserem Spaß dabei und trotzdem auch immer wieder was gemacht und immer wieder Leute vorangebracht, ausgebildet letztendlich, ein Lehrling, den wir ausgebildet haben. Stimmt. Ja, die kam dann nach 9 Jahren wieder, also ja, die hat hier die Ausbildung gemacht, genau, ist jetzt wieder hier. Und musste sich halt auch mal umgucken in der Welt und einfach, ich denke, wir hatten beide ein gutes Vermögen, Leute irgendwo zu prägen, in ihren Fähigkeiten auch aufzubauen und zu wuppen. Und das ist halt einfach auch was mir heute auch sehr viel Spaß macht, muss ich sagen. Aus Kundensicht weiß ich, ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch alleine gewohnt, also auch ohne Beziehung irgendwie so, ne, hab meinen Alltagsgeschichten halt so gemacht. Arbeiten, studieren, bla bla bla. Und für mich war der Termin, hierher zu kommen, immer auch so ein bisschen Family tatsächlich. Mhm. Also sonst wäre ich auch wahrscheinlich nicht hier hängen geblieben, die ganzen 13 Jahre, dass ich auch als Kunde immer das Gefühl hatte, irgendwie so, heute ist Fukuhila, es war so ein bisschen wie Verwandte besuchen, genau. Auf die man sich freut. So. Ja, es waren ganz viele von unseren Kunden irgendwo, wo man gesagt hat, irgendwie, ja, hey du, wir trinken erstmal einen Kaffee und jetzt geht's. Also weiß ich auch nicht, ich kann das nicht. Das ist halt einfach genau. Das war halt einfach sehr zwanglos irgendwo. Ja. Und trotzdem der Anspruch ans Handwerk und dass das vernünftig gemacht wird, jetzt nicht auch nur nebenher. Ja, hat sie auch gerade die letzten, die halt, mit denen ich da draußen gesessen habe, das waren halt deine Angestellten, die aber genau das auch übernommen haben. Also diesen Approach, diesen Umgang mit den Kunden in der Form so locker zu pflegen. Ja, aber auch wenn du sagst, dass das also am Anfang war eventuell so eine Mischung zwischen Naivität, Idealismus und Harmoniebedürfnis drin und dass es dich getroffen hat, dass deine Mitchefin oder dein Partner ausgestiegen ist und auch, dass der Weggang der ersten Angestellten dich nochmal so gerissen hat, irgendwie so, klar, irgendwie man rutscht nicht immer wieder gleich in die gleichen Situationen, sondern man härtet auch so ein bisschen ab oder man verändert sich so. Unglaublich. Aber also trotzdem kannst du das identifizieren, was dir wichtig ist, also auch nachdem du jetzt gesagt hattest, so Scheiße. Nee, das ist nein, hier ist überhaupt kein Kommen und Gehen. Ich finde, die Fluktuation, die wir haben, ist völlig normal legitim. Mhm. Also das musste ich lernen. Also da eben wirklich dieses Family, jemanden reinholen ins Boot und dass es aber auch okay ist, dass man seine Zeit miteinander hat und ihn dann auch ziehen lässt. Und also der große Bruch kam tatsächlich in der Auflösung der GbR. dass ich dann auf einmal alleine stand. Dann passierte auch körperlich enorm was. Diese Angst, jetzt irgendwie den Laden alleine führen zu müssen, wo wir 8 Jahre das halt zusammen aufgebaut haben und viel gelernt haben und uns gegenseitig stützen konnten. Also wenn der eine mal unten war, dass der andere dann auch den wieder hochgeholt hat. Und das ist auch enorm wichtig in der Selbstständigkeit. Ich glaube, wenn jemand so aus Null anfängt, ganz alleine sich da durchzufighten, das gehört richtig was dazu. Also für uns die Anfangszeit, dass wir zu zweit waren und da in einem Boot saßen, wie wir es immer gemacht haben, war richtig, richtig gut. Und die Angst, das alleine zu machen oder wie soll das gehen? Also es war auch viele im Kiez, die gesagt haben, Fokuhila ist Claire und Nadine und wie soll das gehen? Das geht nicht. Mhm. So und dann aber trotzdem dran zu glauben, es geht und macht weiter, da hat mir erstmal das Genick gebrochen im wahrsten Sinne des Wortes. Also erstmal mit einem schweren Bandscheibenvorfall. Ich bin krank geworden. Also mein Schneiderarm war gelähmt und ich hatte eine Notoperation und habe eine Bandscheibenprothese. Und da habe ich gedacht, oh Gott, krass. Aber das sehe ich halt als totale Chance, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, als sie gesagt hat, sie geht, habe ich gedacht, das, was wir vorher 8 Jahre zu zweit gemacht haben, muss ich jetzt alleine machen. In dem Moment, dass ich den Totalausfall hatte und hey, da sind aber noch Leute, die glauben auch an das Unternehmen und die glauben auch dran, dass es Fukuhila-typische oder dass das einfach eine Loyalität gab irgendwo und die dann auch mitgemacht haben und dran geglaubt haben, dass auch an mich geglaubt haben als Chefin, dass ich das schaffe, hat mir total was eröffnet, muss ich sagen. Also die hier gearbeitet haben, während ich irgendwie im Krankenhaus lag, die mir den Rücken auch freigehalten an ihrem Vermögen, wie sie es konnten. Und für mich halt zu sagen, ich delegiere bestimmte Aufgaben, beziehe das Team mit ein. Kann auch nicht jeder. Delegieren ist echt eine Qualität. Ist auch was ich immer noch lerne. Also sozusagen, welche Aufgaben muss ich jetzt nicht machen und die dann aber auch nicht mache. Ne? Mhm. Also wirklich auch wenn die Zeit lassen, wenn die jemand anders macht, bis er es eben so macht, wo ich denke, es ist okay, damit kann ich leben. Ist einfach zu groß geworden, das Ganze jetzt. Ne? Und das war ganz spannend, also zu sagen, okay, ich habe ein Team, ich schaffe das alleine und und dann kam halt gleich die Verhandlung um den neuen Mietvertrag. Das riss mir dann direkt unmittelbar das nächste Mal die Beine weg. Welcher? Für hier? Hier oder? Für die Kastanienallee. Da hatte sich dann, sollte sich die Miete verdreifachen, hat sie sich auch. Boah. Weil tatsächlich die Kastanienallee so einen enormen Sprung gemacht hat in der Zwischenzeit und meine Vermieter das natürlich auch irgendwo für sich einordneten. Monetarisieren wollten. Genau. Und dann kam halt unmittelbar danach, oh Gott, für den Preis kann ich es gar nicht weitermachen, das schaffe ich nicht. Einfach einen Umsatz generieren quasi. Genau, und ich wollte halt auch nicht, also wie ich es im Sauerland halt, die Crème de la Crème bedienen und ich wollte weiter mit meinen Kunden auf Augenhöhe sein und mich nicht morgens ärgern, der und der kommt schon wieder, sondern auf die Kunden freuen. Das war meine große Angst, dass dann auf einmal nur noch so der Schickimicki bedient werden muss, nur weil ich jetzt einen Friseurladen habe, der sich irgendwo amortisieren muss oder den ich halten möchte. Also da kam auch direkt das nächste Ding, das war dann eine Sache von einem halben Jahr und dann zu überlegen, was mache ich? Und da kam halt, dass ich einen Freund angerufen habe, die haben hier Genossenschaftshäuser im Prenzlauer Berg, habe den Gewerbe frei, ich muss hier raus, geht gar nicht. Gleichzeitig aber auch wieder dieser Kitsch, dass jetzt hier, ich würde dann quasi die Kette unterbrechen, dass jetzt hier womöglich keine Haare also geschnitten werden. Ja, die Tradition. Der Blick in die Geschichte. Und dann habe ich auch, das ist typisch frauentypisch so, Männer würden gar nicht so agieren, die würden halt ganz rational die Zahlen betrachten und sagen so und so und nein oder wie auch immer. Ne? Ja. Schlussendlich konnte ich mich nicht trennen. Und nur deshalb gibt es die kleine Schwester jetzt seit 3 Jahren auch schon am Teutoburger Platz, eine kleine Dépendance am Sauterrain, also ganz 3 Plätze, ganz, ganz gemütlich, wo ich gedacht habe, okay, ich versuche es zu halten, aber wenn es nicht geht, habe ich was, wo ich mich zurückziehen kann mit meinen Kunden und dann das Ganze irgendwie... Also so ein bisschen so ein Plan B war das, ne? Das ist der Plan B, genau. Und das hatte ich aber komplett unterschätzt, was das bedeutet, 2 Läden zu haben, selber voll zu arbeiten, 10 Leute zu verwalten und ob die da sind oder nicht da sind. Also dann kommt man wirklich in diese Größenordnung, wo es halt kritisch wird, also auch was das Unternehmerische angeht, was jetzt einfach Betriebswirtschaftslehre ist, was jetzt sicherlich in der Meisterschule mal angesprochen wurde, aber was sich in der Praxis ja auch irgendwo nochmal anders gestaltet. Ne? Wie hast du dir das Wissen rangeschafft dann halt, um das jetzt auch so zu meistern? Ich habe mir Beratung gesucht. Ne? Ich habe jetzt seit über 1 Jahr einen Coach, ich habe einen Steuerberater, ich mache Personalgespräche, ich mache Teamgespräche, ich bin ja selber in den Läden, ich versuche mich auf einer Art sehr zu kümmern um meine Angestellten und auf die andere Art diese Mutti-Family-Gedanken mal abzulegen, weil mich das einfach überfordert hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten schon 10 Kinder. Ne? Eben, und mir da immer alles reinzutun und sofort die Lösung irgendwie zu durchdenken und so, das ist halt, ich habe halt auch ein Kind und der hat auch seine Problematiken und immer stand der Laden an erster Reihe, das Kind kam irgendwie nach und es war auch für meinen Partner irgendwie das Normale, dass das eben um meine Selbstständigkeit geht. Also das ist auch ein Thema, wenn man da alleine ist oder nicht einen Partner hat, der so dahinter steht, ist es auch nochmal schwer. Also er hat auch diese Trennungsgeschichte mit begleitet und war da sehr loyal, hat sich da auch nicht positioniert. Zwischen Nadine und dir ist die Trennungsgeschichte. Muss man sagen, wir haben 3 Monate vorher geheiratet und dann 3 Monate später die Scheidung, sage ich immer, 2008, war sehr voll. Ja, hart, ja. Also mit allen möglichen. Aber ich meine, irgendwie bringt es einen immer weiter. Also man reift und ich möchte es alles nicht missen, weil ich auch heute sehe, dass auch das für irgendwas gut war, dass Nadine ihren Weg gewählt hat, dass sie sich auch von mir lösen musste. Wie gesagt, ich habe sie ausgebildet, wir haben ein Geschäft zusammen aus. Es war schon auch so eine Schwesterbeziehung, es war jetzt keine reine Geschäftsbeziehung. Mhm. Und dass sie auch davon sich quasi trennen musste und ich letztendlich wahrscheinlich auch an mich glauben durfte, dass ich das schaffe, auch so ein Geschäft alleine zu führen und da auch meine Stärken sehe, mit Menschen zu sehen, was brauchen sie jetzt, in welche Richtung gehen sie jetzt, wie fördere ich, wie ist jemand überfordert, jetzt auch mit dem Kollegen, der ausgestiegen ist, ne? Dass man eben sagt, er war jetzt überfordert, ich kann aber von den Qualitätsstandards nicht abgehen oder will ich nicht abgehen. Thema Weiterbildung, was du gerade angesprochen hast, das läuft alles in der Freizeit. Und das muss natürlich auch jemand sehen und wollen, ne? Und das ist halt was, jeder nimmt dadurch ja was mit und das sage ich auch meinen Leuten, das, was ich hier mache, ich investiere in euch, ihr nehmt für euch mit, entscheidet euch, ob ihr das wollt oder nicht, aber anders geht's hier nicht, ja, und deswegen sind auch viele wirklich, denke ich, dann kommen an den Punkt, dann in die Selbstständigkeit zu gehen und sich so fit zu fühlen. Weil sie auch im Gepäck so viel mitgenommen haben, dass sie denken, jetzt genau. Bin ich bereit. Und da sehe ich auch meine Aufgabe in Zukunft, dass das meine Stärke ist, da Leute auf den Weg zu bringen, also wirklich auch ich möchte nicht sehr einen Trainer machen, also wirklich zu sagen, auch dieses Jahr möchte ich wieder ausbilden, ich hatte jetzt lange Pause, auch durch die Eröffnung der kleinen Schwester, das Team musste sich erstmal festigen, musste erstmal Leute finden, die passen, es ist unglaublich schwer in unserem Bereich. Das hängt immer also, Schild, ne? Aber ich kann wahnsinnig schwer, also wirklich da Leute zu finden, die es verstehen und für sich und warum sie hier sind. Also, wenn ich mir vorstelle, also was du gerade gesagt hattest, dass du im Sauerland halt in so einem Schickimicki-Laden, sagtest du, glaube ich. Ja, mal, es ist halt so ein Geschäft, wo man hinging, wenn man was auf sich hielt. Das ist so. Was ganz anderes. Ja. Also du gehst dahin mit einer anderen Vorstellung und deine Dienstleistung geht auch vollkommen in eine andere Richtung als das, was du jetzt hier dir aufgebaut hast. Auf jeden Fall. Aber das entspricht mir und auch diese Entwicklung, die ich gemacht habe in den 13 Jahren und auch da irgendwo klar zu sein und die Authentizität zu wahren, auch mit dem, wie man Menschen führt. Meine Güte, das kriegt man ja nicht in die Wiege gelegt. Ne? Das ist ja irgendwie was, da hat man viel Erfahrung und viel Tränen auch. Also wo ich auch gemerkt habe, es gab so Schlüsselerlebnisse. Ne? Ja, man wächst da wirklich so rein und ich finde es nach wie vor total spannend, also wirklich auch Leute zu haben, die ich da ein bisschen mit begleiten darf und auch vielleicht ein Stück weg auf den Weg bringe und ja, das sehe ich neben diesem Handwerk, was ich ja auch voll, wie gesagt, ich stehe auch voll am Stuhl, als was mir, wie gesagt, immer noch Spaß macht, hätte ich nie gedacht mit 16, dass ich was lerne, was ich bin jetzt ja 40 geworden, irgendwie immer noch mit so einer Leidenschaft mache. Freue ich mich auch drüber. Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich. Was viele wechseln im Laufe der Zeit noch. Ja, aber da ist eben auch die Facette mit der Selbstständigkeit, ist ja was, es hört ja nicht auf. Es ist ja immer, jeden Tag ist irgendwas, wo du reagieren musst, wo du kreativ irgendwas lösen musst, wo ein Problem angewälzt kommt, das konnte man vorher noch nicht absehen und das hat auch was mit Kreativität zu tun. Ja. Und da irgendwo cool zu bleiben und bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, du hast schon andere Krisen überstanden, das ist jetzt irgendwie, kriegen wir auch hin und da irgendwo. Und das ist halt was, das hat mich sehr gereift und geprägt und, muss ich sagen, vorangebracht. Also von wegen, dass du mit dieser Perspektive und mit diesem Angebot oder auch mit diesen Forderungen, die du halt im Hintergrund stellst an deine Angestellten, ne? So, halt dich auch so ein bisschen als Fitmacher oder Ausbilder im weiteren Sinne sogar so bezeichnest und auch immer Leute suchst. Wenn die Tür jetzt hier aufgeht und jemand sagt, irgendwie so, ja, ich habe das Schild gesehen oder habe die Anzeige gelesen, hier, ihr sucht jemanden. Also, ich denke, im Friseurhandwerk ist das Spektrum der Leute, die darin arbeiten oder darin ausgebildet wurden, extrem groß. Also es ist ein Handwerk, aber es ist jetzt nicht es ist kein homogenes Feld, wie man vielleicht sich oftmals klischeemäßig bei den IT-Lern vorstellt, ne? Irgendwie so, also so Nerds oder sowas, ja, irgendwie so langweilige, irgendwie introvertierte Figuren oder was. Das heißt, wenn die Tür hier aufgeht, wenn man reinkommt und ihr verarbeitet eine Probezeit vielleicht, wie das ja auch immer läuft, irgendwie so, rückblickend stranden hier ein ganz bestimmter Typus von Friseur oder siehst du Überschneidungen von den Leuten, die hier länger arbeiten und andere Charaktereigenschaften, die sich als inkompatibel herausgestellt haben. Mhm. Wie siehst du das, wenn jetzt Leute kommen, hier sind und wenn das dann weitergeht? Das ist immer total spannend. Wie die Leute hierher kommen, frage ich auch immer gerne, was sie denken, was Fukuhila ist oder was sie hier erwartet, und wenn die dann so mal erzählen. Tatsächlich im Laufe der 13 Jahre, was jetzt hier an Angestellten da war, durchgegangen ist, immer extreme Charakterköpfe. Mhm. Immer irgendwo Leute, die jetzt nicht so irgendwo angepasst, also so, sondern die hier auch Fläche bekommen haben von mir, wo ich auch gesagt habe, du kannst dich so kleiden, wie du möchtest, Hauptsache sauber logischerweise, und du kannst das leben. Und da in dem Rahmen, der mir möglich war, Fläche bekommen haben und wir auch im Austausch standen und auch Diskussionen und so. Das finde ich persönlich viel interessanter als irgendwo Leute, ja, also die da so duckmäuserisch, sag ich jetzt mal, irgendwie sowas haben. Also die kommen hier nicht rein, glaube ich. Also hier kommen schon so, ja, hier kommen schon Leute rein, ja, ja, die so irgendwo wissen, was sie wollen, meistens. Und in dem Bewerbungsgespräch kristallisiert sich relativ schnell raus, ob es passt oder nicht. Mhm. Und der Ablauf ist immer der gleiche. Es wird dann also von mir gesagt, ich möchte 2 Haarschnitte sehen. Und als Vorschneidetermin, dann einen Probetag und eine Probezeit. Mhm. Und es gibt schon echt eine große Anzahl, die dieses Probeschneiden, also Vorschneiden, diese 2 Haarschnitte, die da schon so eine Angst haben, mhm, und dann nicht mehr kommen. Echt? Also, weil ich sage, ich stehe nicht daneben, ich gucke dir nicht auf die Finger, aber ich muss halt, ich kann die Katze nicht im Sack kaufen. Ja. Ich habe mal einen Friseur eingestellt, der 17 Jahre nichts anderes gemacht hat, außer Haare schneiden, und konnte es trotzdem nicht. Das war ihm auch eine Erfahrung, mhm, ne, wo wir dann daneben standen und dachten, oh Gott, was macht er denn da? Und das ist ja hier unser Baby und alle unsere Kunden sollen halt gut aufgehoben sein und man gibt ja das Kind dann in die Fremdbetreuung und das muss funktionieren. Ja, irgendwann tippst du dann eine Summe in die Kasse ein, ja, und das möge auch bezahlt werden. Ja, okay, das auch, aber ich sage mal, das muss halt stimmen. So, mhm. Das Gefühl ist halt immer noch da, bei mir muss das stimmen mit der Leistung so. Und da hat man halt Leute, die sehen das auch und sehen auch, dass sie was dran tun müssen. Ich hatte auch mal eine Meisterin aus Paderborn, die meinte, sie hat ihren Meister, sie brauche keine Trainingsabende mehr. Das ist ein Unfug, ja, wie gesagt, ich mache das jetzt seit fast 25 Jahren. Ich sehe so viele Nischen noch, wo ich mal wieder rangehen möchte, was ich mal wieder trainieren möchte. Mhm. Dieses Feld, Friseur, Mode, das ist unendlich. Ja, Mode wandelt sich. Ich meine, auch eben, wenn ich teilweise so einen Backlash in die 80er halt so kriege, wo ich eigentlich nie wieder hin wollte. Ja, aber so, du kommst da nicht dran halt vorbei. So, und das sagen, dann genau. Halt, und da musst du halt auch flexibel sein. Und deswegen, das sind schon auch wirklich Leute, also da, das passte dann eben nicht. Also es kristallisiert sich wirklich schnell raus. Und dann ist es auch immer ein gutes und spannendes Team gewesen. Und ist es auch immer noch, wo ich denke, ja, wir fahren jetzt auch am Wochenende wieder in die Prignitz, machen Betriebsausflug, das machen wir auch immer einmal im Jahr, machen Rückenschule. Und da freuen sich auch alle drauf. Das ist jetzt nicht so, ich mache jetzt mit der Firma, also... Ich hoffe es, dass es so ist. Also so fühlt sich erstmal so an, aber das ist eben dann auch das, was ich gerne mache mit den Leuten, die gerade durch meine persönliche Krankheitsgeschichte, die sensibilisieren da auf die Gesundheit und damit Zeit zu verbringen. Und da habe ich immer ganz viele Ideen. Nee, das ist schon ein bestimmter Menschenschlag, der hier reinkommt, also wo es miteinander wuppt. Also es anknüpfend an diesen Menschenschlag, also die Kastanienallee, im Volksmund auch Casting-Allee genannt, ne? Wir sehen und gesehen werden, haben wir haben das beobachtet, wir sind hier, du arbeitest hier und ich muss hier auch immer hoch und runter. Unglaublich, ich, ja. Also wir wohnen jetzt ja beide nicht mehr in Prenzlauer Berg, glaube ich. Nee, ich wohne in Pankow und im Weißen See, ne? Nee, Pankow. Auch Pankow, ah, ja, ach guck. Mittlerweile, aber gingen wir vom Weißen See. Auf jeden Fall sind wir nicht mehr in Prenzlauer Berg, sondern weiter draußen gelandet. Und das ist schon krass, ne? Und wenn man das so sieht, wie von Anfang bis jetzt, irgendwie so, und das war nicht der Anfang, sondern wir sind einfach auch irgendwann mal hier reingestolpert. Zu einer anderen Zeit. Und, oh Gott, jetzt muss ich da etwas rausschneiden, weil ich habe nämlich den Faden verloren. Nee, es ging um die Mitarbeiter, genau. Besonderer Menschenschlag. Die Menschenschläge, die vielleicht passen. Genau, und du bist umgeben von einer sich wandelnden. Ja, das Klientel hat sich Gegend, total. Klientel, Zeit, Gesellschaft, Mode etc. Ne? Also eigentlich alles ist im Wandel. Eine vollsinnige basisphilosophische Erkenntnis. Mhm. Alles ist im Wandel. Du musst darauf halt irgendwo reagieren. Einige Dinge hast du halt angeschnitten. So, ne? Und das nächste, was mich interessieren würde diesbezüglich, ist auch wieder anknüpfend an die Mitarbeiter, die du hast. Man wird selber älter, die Dinge ändern sich und bestimmte Ansprüche. Und das Friseurhandwerk ist in so einem szenischen Bezirken wie hier auch mit so bestimmten Vorurteilen behaftet. Ne? Also wir sind alle jung und hip, so ungefähr. Ja, und hier ist das Durchschnittsalter gerechnet, würde ich gefühlt sagen, auf so 28. Nö, die sind schon ein bisschen älter. Ja, die sind so um die, ja, ich sag jetzt mal zwischen 30 und 40, aber sicherlich auch so 25. Ist eigentlich alles da. Kann das gar nicht so richtig sagen. Es sind die drei Omas, die hier noch wohnen, die kommen auch noch, aber es sind eben wirklich nicht mehr. Achso, die Kunden jetzt. Ja, ne? Uns Klientel, was wir hier bedienen. Und sicherlich auch die Angestellten müssen ja irgendwo das kapieren, was ist denn das hier für ein Klientel, damit sie mit ihnen eine Sprache finden, ne? Ja. Irgendwo. Und das hat sich schon sehr verändert. Da komme ich gerade nicht mehr richtig dazwischen, muss ich sagen. Weil ich war ja nun damals auch jünger als meine Angestellten. Und jetzt bin ich hier die Älteste mit. Und jetzt ist es halt ein ganz interessanter Wandel auch irgendwo. Und da passiert. Ich hinaus. Weil als Chefin, wo du jetzt sagen musst, irgendwie der Laden möge laufen, Leute kommen mit bestimmten Vorstellungen und die bedienen wir auch halt. Teilweise gibt es Firmen, die holen sich halt die Leute direkt aus der Ausbildung, ne, irgendwie, weil sie vielleicht günstig sind, weil sie formbar sind, weil sie keine schwierigen Charaktere sind, die ein Berufsleben bereits hinter sich haben und bestimmte Sachen sie nicht, also wo es vielleicht auf zwangsläufig auf Konfrontationen hinauslaufen könnte oder sowas halt. Auf was musst du reagieren, dass jetzt die Angestellten hier auch alle so um in den 20ern und 30ern sind? Ist das Zufall? Oder würdest du jetzt auch jemanden anstellen, jetzt auf der 40 ist oder 50 ist, was ich mir wiederum vorstellen könnte, aber was dem, was dich hier umgibt als Kastanienallee, fast schon nicht widersprüchlich wäre, aber nicht so richtig passen würde? Aber andersrum kann man auch jetzt nicht stark bringen, sondern also man kann ja nicht Leute verurteilen dafür, dass sie 40 Jahre alt sind. Ja, aber das ist schon auch ein Thema, also ganz ehrlich. Wie gehst du damit um? Was also so für mich persönlich und auch für die Leute, die hier arbeiten, ich werde älter, es ist ein junger Beruf, muss man einfach mal sagen. Also jetzt jemand, der auch irgendwie älter ist, lässt sich da auch gerne von jemandem jungen bedienen, der ihm jetzt sozusagen auch ein bisschen diesen jungen Brunnen irgendwo rüberbringt, also in dem, was er macht und da, wo er sich bewegt. Ne? Also diese Ästhetik, die die Jungen haben, wo die Alten ja auch manchmal, ich sage jetzt mal, hinlangen, wo es dann vielleicht auch nicht so passend ist. Also so von der Idee zu sagen, man geht jetzt zum oder wird mit seinem Friseur auch alt. Mhm. Ja, so kann ja funktionieren. Aber Leute, die neu irgendwo hingehen, ich glaube, die Tendenz da irgendwo nach unten, also zu jüngeren Leuten, von jüngeren Leuten bedient zu werden, ist halt eher gegeben. So, ne? Also das ein Hindernis für dich, jemanden einzustellen, der älter ist, aber vom Gefühl her passen würde, aufgrund seines Charakters? Eigentlich wäre das kein Hindernis. Ich bin total offen. Das kommt immer auf den jeweiligen Typ an. Ja. Also ich habe mich immer irgendwie gerne hingesetzt und mir das alles angehört und man merkt sofort, also wenn da jetzt jemand käme, ich glaube nicht, dass das für mich ein Problem wäre. Ja. Im Gegenteil, dann wäre ich ja wieder vielleicht nicht mehr die Älteste. Weil es ist genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt so mit 40 so spüre, wenn ich zum Arzt gehe. Wenn da mir jemand gegenüber sitzt, der jünger ist als ich, dem spreche ich erstmal so ein bisschen krass. Der übernimmt die Verantwortung für meine Gesundheit. Genau, so. Ja. So, ich erwarte von einem Arzt, dass er quasi sehr belesen real, ist, ja, und erfahren, ja, irgendwie, dass ich mich in dessen Hände begeben kann und so, dass er genau eigentlich die Gegenbewegung, also der Anspruch an den Arzt, ist genau der Gegenansatz zu dem Anspruch an den Friseur. Ja, ja, genau. Der Wellnessbrunnen, der Jungbrunnen zu dem weißbärtigen Halbgott in Weiß. Ist lustig irgendwie. Und dann ist es natürlich jetzt eine Sache, irgendwie in dem Beruf als Angestellter irgendwie alt zu werden, auch nochmal was anderes, weil ich habe immerhin den Chefbonus, ja, das ist ja dann auch so entstanden, wo ich dachte, wenn dann irgendwer sagt, ja, ich möchte von der Chefin bedient werden, das war mir auch total fremd, weil ich mich ja selber nie so als Chefin gesehen habe, sondern immer auf dem meine Mitarbeiter und Augenhöhe und so. Ich dachte, okay, naja gut, dann ist das vielleicht jetzt der Bonus so zum Älterwerden, dass man sagt, das ist ja auch schon mal schön, dass man da nicht irgendwo aussortiert wird. Ne? Aber die Jüngeren, klar, die wollen halt noch mehr, die haben mehr Fläche, auch wirklich die Zeit zu investieren, sich weiterzuentwickeln und also mir macht es Spaß, mich hält es auch jung irgendwo, mich auch auf diese Ebene und diese Sprache wieder einzulassen und es ist, glaube ich, auch ein gegenseitiges Nehmen auch, geben und nehmen. Also ich würde jetzt nicht mir gut vorstellen können, nur mit meinen Kunden, die ich jetzt schon 10, 15 Jahre bediene, in meiner kleinen Schwester alleine zu sein und da gar nicht mehr über den Tellerrand zu schauen. Also ich finde das, was hier auf der Kastanienallee läuft, also gerade mit den vielen Touristen, mit der Sprachschule, mit denen auch sprachlich das, was jetzt einfach selbstverständlich ist, hier irgendwo auch Kunden Englisch zu bedienen. Ich stehe daneben und denke, meine Güte, das ist ja noch gar nicht so lange her, was ist hier eigentlich passiert? Ja, und das ist natürlich auch ein Anforderungsprofil an Leute, dass die sich dem stellen können. Und das finde ich ganz schön zu beobachten, also was da jetzt auch wieder für neue Energien kommen. Also so mich auch darauf einzulassen. Großes Thema, muss ich sagen. Also früher war hier einfach ein Getränke Hoffmann, ein Zeitungskiosk und eine Drogerie. Also jetzt sind nur noch Klamottenläden und Cafés und Restaurants und Sushi-Läden und was da einfach passiert ist, was jetzt hier an Leuten, was sie auch denken, was die hier treffen, wenn die hier reinkommen. Ja. Ne? Wie oft wir hier fotografiert werden von Touristen und ja, aber letztendlich haben wir den Vorteil, das ist eben auch ein alter Laden, man sieht das auch, dass die Leute kommen und suchen den Kiezanschluss. Also die kommen jetzt nicht in unseren Laden so und hallo, ihr Dienstleister, los, ich bin jetzt hier Kunde und möchte gefeiert werden. Ja. Das ist nochmal ein ganz, ganz elementarer Unterschied. Das ist immer auch ein heikler Grad, ne? Für so, also nach 13 Jahren Leben in Berlin, man sagt ja so, in Berlin, wenn du 7 Jahre geschafft hast, dann bist du so ziemlich schon Berliner, ne? Während du immer der Preuße in München bleibst. Ja, egal, genau. Wie lange du bist, ne? Wieder wohnst. Das stimmt. Aber gerade wenn du halt im Norden von Berlin wohnst, im Nordosten und über den Alexanderplatz irgendwie einfliegst oder was, ja, irgendwie so. Die Leute kommen am Hackischen Markt, sie suchen halt das alte Berlin. Ah, that's the real Berlin. Ja, haben halt ein Bild aus den 90ern im Kopf, was es schon längst nicht mehr gibt. Irgendwie so voll hängen geblieben quasi im Reiseführer der 90er Jahre so. Und dann hast du, das wäre so ein postmoderner Gedanke, also kurz ausgeschildert, du hast halt die Fassade, ne, irgendwie, die halt das repräsentiert, was die Leute gerne sehen möchten oder glauben zu sehen. Und dahinter ist es eigentlich vollkommen anders, weil man ist ja nicht stehen geblieben. Ja? Irgendwie, das sind dann ökonomische Strukturen oder was. Also manchmal habe ich das Gefühl, hier in der Stadt, gerade in den letzten Jahren, wo so viele Hotels auch hochgezogen wurden und ich eigentlich hier verdammt nochmal wohne und mein Geld verdiene, so, ich lebe in so einer Art Disneyland. Ja, das nur, stimmt. Dass ich nicht für Disneyland arbeite, sondern dass ich dummerweise durch Disneyland durchfahren muss, um nach Hause zu kommen. So. Das ist manchmal sehr anstrengend. Ja, du musst auch nur durchfahren, weißt du? Das ist und halt, wenn du dann auf einmal mittendrin bist in diesem Disneyland, genau, und willst dann damit genau entertainen und dein Geld verdienen, ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, so, ne? Also da überraschen wir halt immer noch. Ich glaube, das ist halt auch der Punkt, diese Authentizität zu sagen, einerseits jeder Kunde, der reinkommt, sofort den wahrzunehmen, also nicht diese Coolness zu haben. Ich finde das halt auch manchmal, dass das hier extrem so gerade dieses Rumgekuhle, sondern eben auch wirklich jemanden wahrzunehmen und ihn offen zu begegnen und anzuschauen und so, wie wir sind, also dieses eigene zu haben. Und hier sind halt auch 5 Ur-Berliner tätig und so, ne? Das bringt ja auch irgendwie eine Energie. Und das zu wahren und sich davon einfach unberührt also einfach davon nicht beeinflussen zu lassen oder nicht so maßgeblich beeinflussen zu lassen. Ich glaube, das ist halt auch, das fordert viel ab, das ist eine gewisse Stärke, das braucht auch irgendwo was Seriöses und einen festigen Rücken, also wo ich hoffe, dass ich den geben kann irgendwo für die Leute, dass sie damit klar sind und dass sie sich eben jetzt nicht irgendwie in diesem Disneyland verkaufen müssen und irgendwo halt auch ihre Stammkunden haben, die auch von weiter weg kommen oder auch mal eine Laufkunde, die hier was weiß ich was denkt, was das hier ist, auch gut bedienen können, dass sie sagt, hey, das ist was Eigenes. Das ist jetzt nichts, was sich jetzt zwangsläufig nur anpasst. Da könnte ich eine Brücke schlagen zu diesem ernsteren noch Punkt, irgendwie, der aber vielleicht nicht der letzte Punkt sein soll. Und zwar halt Dienstleistungsgesellschaft. Ne? Also Disneyland ist voll Dienstleistung, Friseurtätigkeiten sind auch Dienstleistung. Dienstleistung ist zwar irgendwo Vollbeschäftigung, aber im Kern mit die schlechtst bezahlteste Arbeit, die man auf dem Markt so kriegen kann. Und wenn man darin ausgebildet worden ist, dann ist das halt so und dann hast du halt den Scheiß mit dem wenigen Geld. Du bist selber halt da durchmarschiert irgendwie, du hast Angestellte, du kannst ihnen vielleicht auch nur eine bestimmte Summe bezahlen. Es gab halt diese Diskussion mit diesem Sockelsatz oder Mindestlohn für Friseure. Ne? Die Friseure waren ganz weit vorne, ja. Genau, da kannst du mich vielleicht nochmal ein bisschen aufklären irgendwie, weil teilweise ging es um Sachsen, irgendwie, aber es gab halt Vorgaben, die bereits in Niedersachsen durchgesetzt wurden, Berlin. Also man fährt ja so quasi so sein eigenes Ding. Mein Eindruck ist, ohne was vorwegnehmen zu wollen, dass die Werte, die du vertrittst und die Ansprüche, die du hast, nicht auf diesem Mindestlohngedanken fußen. Mhm. Ja, irgendwie so, du weißt, wie viel Geld Menschen brauchen, um zu leben, und du versuchst ihnen auch Dinge zu geben, die vielleicht nicht monetarisiert sind, sondern du versuchst sie fit zu machen und so weiter. Dieses Feld, ja, irgendwie, dass der Input kam mit Löhnen. Wir müssen gar nicht darüber reden, wie viel du jetzt bezahlst. So, ich würde gerne nur wissen, halt irgendwie, wie du das wahrgenommen hast und wie du das gesehen hast dann halt bei deinen Angestellten, wie sie auf solche Informationen von außen reagieren. Weil das ist ja letztendlich schon Thema für die Kaffeeküche. Also ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Es wird die Branche revolutionieren. Also ich freue mich da auch sehr drüber. Aber es gibt natürlich ein Aber. Ich habe jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr einen Coach, weil ich hatte eine Schieflage, eine finanzielle Schieflage. Ich hatte einfach in dem Moment viele Angestellte, die ihre Löhne nicht erwirtschaftet haben. So, habe auf mein ein oder anderes Gehalt verzichtet, aber das ist natürlich nicht die Idee irgendwo, wenn man über zehn Jahre in der Selbstständigkeit steht. Also sprich, ich musste wirklich meine Zahlen sehr kritisch beleuchten. Woran liegt es? Was ist es? Und da kommt natürlich der Konflikt auf. Was habe ich falsch gemacht? Ich immer mit meinem Anspruchsdenken, dass das alles gut sein soll, was wir arbeiten, gebe neuen Mitarbeitern ein großes Zeitfenster in Haarschnitt zu erarbeiten, was aber nicht stimmt mit dem, was letztendlich in der Kasse ist. Und das bringt ganz schnell eine Schieflage. Weil ein Mitarbeiter halt in dem Sinne auch nur 10 Monate im Laden ist, über 12 Monate bezahlt werden muss und in der Größe. Also vorher hat das nicht so ins Gewicht geschlagen, wenn 2 Chefs da sind und 3 Angestellte. Aber bei 10 Angestellten ist es natürlich schon eine ganz andere Größe der Verantwortung. Nicht ein bisschen wie ein Schiff, ne? Wo halt Leute, genau, die Mehrheit auf der einen Seite ist. Das war ganz schwierig und erstmal zu verstehen, ich möchte nicht an der Qualität, ich möchte jetzt nicht die Leute in 10 Minuten hier durchschleusen, aber mir ist auch klar, dass die Geschäfte, die eben einen Haarschnitt für 7 € oder für 10 € anbieten, dass die unterm Strich halt mehr verdienen. Das sind ganz andere Margen, weil die dann eben einfach ein Zeitfenster von 10 Minuten oder 1/4 Stunde für einen Kunden kalkulieren. Und das ist die Vorgabe, die dann halt die Angestellten von den Chefs kriegen. Ihr habt 10 Minuten. Genau, und die kriegen einen ganz, ganz, ganz beschissenen Grundlohn und arbeiten dann auf Leistung. So, es gibt hier Geschichten, habe ich gehört, in Bewerbungsgesprächen, das ist unglaublich schlimmer wie in der Gastronomie. Manche haben noch nicht mal Arbeitsverträge, ne? Und werden halt so dermaßen ausgepresst. Also, was hast du gehört? Also, ohne jetzt konkret zu werden, was? Also, wenn Leute, die hier sitzen und völlig ausgebrannt sind von ihrem Job, und wenn man dann mal fragt, ja, was hast du denn gemacht, wo warst du denn so? Ich habe jetzt nicht viele, die in diesen 10-Euro-Läden gearbeitet haben, die haben schon Angst, die kommen schon nicht hierher, ne? Weil es ist, ob es von der Qualität reicht. Mal auf einer Party waren 3 Leute, die ich nach Hause geschickt habe, das war mir schon peinlich. Also, wenn die durch Zufall da alle gleich auftauchen. Auf jeden Fall ist es halt eine Sache, wo setzt man an irgendwo, wie kriegt man das hin, die Mindestlöhne halt irgendwo, ich habe kein Problem mit den Mindestlöhnen, ich zahle, aber trotzdem habe ich halt immer dieses Qualitätsding im Nacken für mich selber, weil ich so einen hohen Anspruch habe an meine Arbeit und für alle, die hier drin stehen, sprich, das kostet ja auch Geld, ja, also du schickst die Leute auf Fortbildung, du holst dir Trainer her, das haben wir jetzt im Mai gemacht ohne Ende, und was passieren wird mit den Mindestlöhnen, kann ich ganz genau sagen, es wird eine Schwemme von schlechtst ausgebildeten Friseuren auf dem Markt gespült, weil tatsächlich Geschäfte zumachen müssen, weil der Kunde nicht bereit sein wird, irgendwie 50, 60 Euro für einen Haarschnitt auszugeben, der Schrott ist, sagen wir es mal einfach so. Diese Menschen werden dann, denke ich mal, so ist meine Fantasie, in Tankstellen oder in Modeboutiquen arbeiten und nebenher Haare schneiden. Privat so viel. Privat Haare schneiden. Der Zoll wird halt viel zu tun bekommen. So. Also, weil es ist halt, es kann man nicht nur über die Friseure ziehen, dieses Thema der Mindestlöhne, weil es einfach flächendeckend greifen muss. Wir sprechen über den gesellschaftlichen Wandel. Eben, also das ist halt einfach die Geschichte. Es geht halt immer um die Friseure. Grundsätzlich ist es gut, wenn der Beruf eine Wertschätzung erfährt. Ja? Also wenn einfach auch jemand sagt, hey, das ist es mir wert, das ist ein Haarschnitt, den trage ich jeden Tag, der hält 6 Wochen und das ist es mir wert, dafür das Geld auszugeben. Ja? Wenn man sich mal so anguckt, für was die Leute Geld ausgeben und was sie hier bekommen, nämlich eine Fachkraft, hier arbeiten 5 Meister, die sie für eine Zeit buchen, wo Material, wo Betriebskosten, also die Miete, alles mit drin ist. Das sehen die von außen halt nicht. Ne? Es von ist ein Witz. Ein Haarschnitt. Es ist ein Witz, genau. Und das, finde ich, ist halt einfach auch ein ganz großes Thema in der Gesellschaft, wo Weißt du, hier wird manchmal abgeladen, die Leute schweben hier raus, weißt manchmal gar nicht, wohin mit den ganzen Informationen. Du machst Weiterbildung nach Feierabend, an Wochenenden. Wir haben Sassoon-Produkte, wir haben die besten Produkte hier. Wir haben den teuersten Standort mittlerweile am Prenzlauer Berg. Und das alles zu halten, das erfordert sehr viel Idealismus und Optimismus. Und da komme ich an den Punkt, wo ich auch unter Umständen meine Grenze sehe. Mhm. Wo ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ich jetzt nur immer mehr hinterher bin, die Leute fit zu machen, um dann halt klar über Preise das Ganze zu definieren. Man wird sehen, was passiert. Also da bin ich sehr gespannt drauf, ehrlich gesagt. Ja. Aber das sind meine Prognosen und ja, also für die Branche ist es auf jeden Fall gut und wichtig, aber es gibt eben dieses dicke Aber und das ist, lässt sich nicht schönreden. Nö, das ist ein gesellschaftliches Aber. Genau. Das Aber sehe ich als Medienarbeiter, wo es auch um immaterielle Arbeit geht, ja, irgendwie so. Keiner ist bereit mehr für Filme zu bezahlen, die guckt man im Netz. Genau. Oder Musik lädt man sich runter oder es gibt genug kostenlose Musik. Also viele dieser Berufe, die halt nicht in irgendeiner Weise exportfähig sind, werden sich im Rahmen dieses Wandels zwangsläufig wandeln und wir werden sehen, wie viel Qualität am Ende dabei übrig bleibt. Das ist, also stimmt, das ist auch so ein Bereich, das stimmt. Also es gibt ein jeder paar, sieht ne? ja, jeder sieht ja so. Also ich sehe ganz klar. Deutschland, weißt ja, du, Deutschland ist Exportland und kranke Pflegeberufe, pädagogische Berufe oder halt solche Dienstleistungsberufe, die halt nichts exportieren. Irgendwie so, die sind nicht gut angesehen und die Leute vergessen, dass dahinter auch Arbeit und Kosten stecken und sind nicht bereit, wenn sie nicht sagen. Also sie sprechen einem quasi die Leistungsträgerschaft in dieser Gesellschaft ab. Hm. So. Und das finde ich problematisch. Und das wird uns dann letztendlich nochmal beschäftigen. Auf jeden Fall. Hier. Also es ist ja auch eine Sache, irgendwo zu schauen, jeder Handwerksbereich ist ja gerade schwierig. Es wird Kopfgeld ausgeschrieben, wenn ein Lehrvertrag unterschrieben wird. Weil Kopfgeld? Ja, weil es keine Bewerber mehr gibt in bestimmten Bereichen. Ja, ne? Weil eben das auch nicht angesehen ist. Ja, Leute haben keinen Bock. Pff, ja, genau. Also so die schmutzigen Tätigkeiten, ich sage jetzt mal wie Klempner, Maurer und so, die haben so ein Problem, Nachwuchs zu akquirieren. Ne? Also das ist so, darüber wird zwangsläufig eine Anerkennung kommen müssen. Mhm. Weil die, die dann da sind und noch gute Arbeit und ein gutes Handwerk mitbringen, die lassen sich das dann auch bezahlen. Weil es einfach niemanden mehr gibt, der das dann irgendwie auch auf Tasche hat. Also so, das wird ein bisschen dauern, aber lass uns mal gucken, wir sitzen jetzt hier, wir sind 13 Jahre, lass uns noch mal 13 Jahre weiterschauen. Ich glaube, das ist nicht so lange hin. Ich glaube, dass wir das auf jeden Fall noch erleben. Also weil es ja jetzt schon ist. Also die kennst du einen guten Klempner, kennst du einen guten Maler, auf den du dich verlassen kannst, der gute Arbeit leistet und. Das sind ja alles, wird ja an mich herangetragen. Die Leute kaufen Wohnungen, die brauchen Leute, die da drin was bauen, die ganzen Akademiker und weiß der Fuchs was. Das ist ja, sind dann vielleicht auch nicht in der Lage, unbedingt ein Loch in die Wand zu bohren. Ich übertreibe jetzt natürlich. Also, Klischee. Oder sie sind in der Lage, aber sie haben keine Zeit. Ja, meine, haben keine Zeit. Ich habe früher auch meine Wohnung selbst renoviert und würde es jetzt auch nicht mehr schaffen, weil ich jetzt sage, irgendwie, okay, in der Zeit kannst du das und das erledigen, was für die Firma wichtig ist. Ne? Also natürlich jetzt auch ein riesiges Feld, ne? Und ja, da will ich gar nicht raus. So, nee, da müssen wir gar nicht drin umwühlen, aber man merkt ja wirklich, man kommt da jetzt über Mindestlöhne. Aus diesem Friseurfokus raus genau. In so eine gesellschaftliche übergreifende Dynamik. Absolut, ne? Absolut. Aber wo du gerade meintest, irgendwie so, die Leute kommen hierher und Akademiker, die sich jetzt eine Wohnung gekauft haben, etwas, was, obwohl ich eine akademische Ausbildung habe, leider im falschen Feld nicht in meinem Leben mehr passieren wird. Bei mir auch. Nicht Augen auf bei der Berufswahl. Eben, deswegen, ne? Okay, so gelaufen. Dienstleistung. Aber sind wir deshalb unglücklich? Jetzt ich mal das. Nicht. Also ich ich habe damit abgeschlossen, tatsächlich. Guck mal, wir sind beide 40. Ich du, finde, man. Das kannst man, du wegpacken. Ja, du man kann es wegpacken. Das ist, genau, es ist abgehakt. Ja. Ne? Aber das ist für mich jetzt eigentlich was. Das war vorher. Ja? So, kann ich noch, schaffe ich noch und so ja, weiter. Aber genau. Gut, ja, ich hatte das tatsächlich auch. Nee. Du hast keine Rente. Nee, ich kann nicht. So, genau. Also, es sind Sachen, da sind quasi schon Fakten. Ich denke, wir sollten uns einfach gesund halten und weiterhin nicht den Mut verlieren und Spaß behalten bei dem, was wir tun. Und tatsächlich Leute tatsächlich auch wieder kennen, quasi. Also, dieses soziale Netz, das wäre, darauf würde ich jetzt noch als erstes hinauskommen wollen, weil das passt ganz gut. Damals, 2003, habe ich deine alte Wohnung übernommen. Ja, stimmt, los. Du bist ausgezogen in eine Zweizimmerwohnung und ich habe dann eine wunderschöne Einzimmerwohnung. Ja, ich habe ein Baby bekommen. Genau, du hast ein Baby bekommen und ich hatte eine Wohnung mit Balkon und Sonnenlicht und sie war bezahlbar. Die habe ich sehr geliebt. Und so, die war die schönste Wohnung, die ja, ich alleine gewohnt hatte ich habe. Ja, 5 Jahre hatte ich die. Also, so. Nicht so lange. Ne? Nee, ich bin dann halt irgendwie, wie das Leben halt so spielt. Ne? Ja. Ich bin dann halt multipliziert quasi. Mhm. Ohne eigene Kinder zu kriegen. Mensch, das stimmt. Oh. Aber weißt du, das war so ein Ding. Weißt du, ja. Also ich saß halt hier, also dieses Fukuhila Time, ne? Irgendwie so eine halbe Stunde, nette Gespräche mit netten Leuten, irgendwie so, willst du Kaffee, dies, das. Dann plötzlich dieses Wohnungsding so, und das ist, auch wenn ich sonst jetzt nicht so, manchmal hast du mich über technische Dinge was gefragt, so, ne, wo ich dir vielleicht helfen konnte, aufgrund dieser kommunikationswissenschaftlichen Erfahrung oder so. Aber das ist wie so ein Marktplatz der Friseur. Und das würde ich gerne nochmal, weil du hattest gerade die Akademiker mit der Wohnung und dem kennst den Handwerker, der, auf wie man sich verlassen kann. Absolut. Ne, so, ich habe hier das Problem, wie kannst du mir helfen, Ratschlag oder was soll ich mir kaufen oder was. Das sind alles Dinge, die auf einer zwischenmenschlichen Basis laufen, die in meinem Gefühl noch eine höhere Gewichtung bekommen werden, wenn man einfach viel mehr Dinge abhakt, die man sich nicht mehr leisten kann oder die halt einfach, wo das Zeitfenster sich geschlossen hat. Mhm. So. Und dein Blick auf dieses Marktplatz-Ding, du bist ja dann auch gleichzeitig so eine Art Informationsmanager. Absolut, so absolut. Das kriegst du hier mit, irgendwie manchmal laden die Leute Sachen ab, sagst du, ne, irgendwie, und manchmal aber kannst du auch Dinge weitergeben und vermitteln. Lade ja auch ab, also ich meine, das ist völlig okay. Was ich gefragt werde, das ist unglaublich, was ich hier schon vermittelt habe, also Wohnung ist ein Part, Kinderbetreuung, irgendwo, weil Leute hierher kommen, Zeit haben, man unterhält sich, das und das ist gerade, steht gerade an, das und das ist das Problem. Ah, fällt mir wer ein, der brauchte jemanden oder der sucht jemanden, was ich hier vernetzt habe in den letzten 13 Jahren, unglaublich. Also da habe ich auch schon gesagt, irgendwie müsste man daraus auch nochmal ein Business machen, aber das ist natürlich Unfug, weil das gehört halt dazu. Und das ist ja auch was irgendwie verbindet, also wo man sagt, das vergessen die Leute. Ich hatte das tatsächlich mit der Wohnung schon fast wieder vergessen. Nee, ich bin jetzt auch schon mit Leuten nach. Ja, aber das ist irgendwie, das stimmt und das ist ein gutes Beispiel dafür, ne? Weil das ist so, auch was weiß ich, die Zwillingseltern, die da eine Haushaltshilfe hatten, kennst du jemanden? Ja, super und die vermittelt und die sind glücklich. Also dieses ganz große Thema, wo man sagt, man hält sich auch in dieser Geschwindigkeit, was hier außen funktioniert, rutscht man so ein bisschen zusammen auch. Also so passieren ja, so wieder so Dinge, wo man sagt, okay, was kannst du, was kann ich, wie helfen wir uns? Ohne jetzt unbedingt immer im finanziellen Hintergrund zu sehen. Ich bezahle dich für das, sondern es sind halt quasi freundschaftliche einerseits und andererseits auch, also weiß ich nicht, ich arbeite meine Website mit Haarschnitten ab. So, ne? Ja. Ist jetzt vielleicht, früher hat man es mal böse Vetternwirtschaft genannt oder so, aber es ist auch irgendwie schön, diese Gemeinschaft zu haben oder auch das weiterzuspinnen und über die Jahre halt hinweg auch zu halten. Oder mein Kind hat die und die Problematik, hast du mir mal was erzählt? Also man ist ja im ewigen Gespräch. Mhm. So, also ich für meinen Kunden kann das sagen, dass wir ja nicht irgendwie immer wieder bei Null anfangen, sondern und darüber auch Dinge weitergeben und auch dieser Kiez halt dadurch auch irgendwo immer noch ist, obwohl er sich sehr verändert hat. Also das finde ich spannend, macht total, total Laune. Also so da was zu tun. Und auch was zu tun. Auch was zu tun. Und wenn man jetzt nochmal, also dieses Netzwerk, ne? Also Netzwerk ist ja mal nicht wie ein Spinnennetz, das hat viel System, ne? Aber ein Netzwerk ist ja eigentlich eher in der Chaos-Theorie angelehnt, so, mit Regeln. Sage ich jetzt als Kommunikationswissenschaftler. Ja, interessant. Gibt es ein paar Bücher drüber, kann man gut lesen. Anderes Thema. Anderes Thema, wurde auch viel zu viel gehypt. Auf jeden Fall aber, mich interessieren ja immer die Extremwerte. Ne? Also wenn ein kommunikatives, freundschaftliches Hilfenetzwerk funktioniert, über wie viele Degrees of Separation, also über drei Ecken, kann man da was klären, wo man Hilfe braucht. So. Was sind denn da die Extremwerte? An was erinnerst du dich noch so als Anekdote oder als Geschichte, wo du dachtest, so, ja krass, also das kann tragisch sein, das kann aber auch lustig sein, das überlasse ich jetzt vollständig dir. Ich würde irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, wie krass oder wie weit, ne, die Angel ausgeworfen werden kann quasi, was ist da, in welchem Raum man sich da Also das macht. Ist abendbuchfüllend, alles Mögliche. Ich denke immer, meine Güte, wenn ich das Instrument an der Hand hätte, das alles aufzuschreiben, was hier passiert auf diesem Friseurstuhl. Also wenn jemand kommt aus irgendwie seinem Alltag und hier sich hinsetzt und ich sofort sehe, weiß ich nicht, warum das irgendwas ist. Und die dann wirklich anfangen, in dem Moment, wo man da so nah rankommt, das auszupacken. Und dass ich jetzt nicht sagen kann, so nach dem Motto, so pauschal, stell dich nicht so an, das Leben geht weiter, das Leben ist kein Ponyhof oder Und sofort auch so ein Instinkt bei mir anklickt, das ist bei meinen Angestellten, bei meinen Kunden auch, wie kann man da helfen? Ja. So, was kann man jetzt da tun? Oder auch die Leute, wenn die jetzt, wenn sie schon herkommen, wenn sie jetzt nicht in so einer ganz kritischen Situation sind, dass sie sich nicht in der Lage fühlen, hierher zu kommen. Aber manchmal denke ich, krass, dass die hierher kommen. Und wenn man sie schafft, in dieser Stunde, die man Zeit hat, irgendwo aufzubauen, dass es irgendwie was gibt, sie gehen raus und sehen irgendwie wieder irgendwas. Was das so persönlich ist jetzt als Friseur, was man da leistet, wenn einem diese Sachen zugetragen werden. Ich kann das jetzt, ich möchte jetzt ein Beispiel hören wahrscheinlich. Ich will das aber gar nicht unbedingt auf ein Beispiel reduzieren, weil das sind halt so, ob das jetzt eine schlimme Diagnose ist, ob das jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, der Partner hat sich gerade getrennt und wir haben gerade ein Haus gekauft oder mein Kind ganz schlimm, ja, irgendwas, wo du die Leute da abholst, wie man so schön sagt, und dann einfach denkst, also du kannst nicht drüber wegwischen, aber du kannst dich jetzt auch nicht so extrem reingeben. Wir haben damals irgendwo mal so eine Geschichte gemacht mit Aura ausfegen, Nadine und ich, weil wir ja diese Ebene hatten, mit allen unseren Kunden befreundet zu sein, dass wir nicht mehr wussten, oh Gott, du fühlst dich wie ein Dauerlutscher abends, ja, und kannst gar nichts mehr geben, für dich selber auch nicht. Professionell ist ja Supervising so etwas, ja, also Leute, ja, können hin und können, also du kriegst, ob du nun willst oder nicht, irgendein Input, ja, und dann musst du selber klarkommen. Mhm. So, und in manchen Firmen gibt es Supervisor, die halt, wo Leute hinkommen können, auch Therapeuten hingehen können, um selber als Therapeut sich aufbauen zu lassen oder Dinge, die sie dann halt sich zu hart reingezogen haben, loslassen zu können. Na, Supervision oder so, ich meine, ja, so weit brauchen wir das jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, aber es geht ja schon in die Richtung. Also ihr seid wie so ein Container und du musst an der Seite, du reagierst ja auch. Ja, du reagierst. Und das ist halt auch irgendwie was, wo ich immer denke, also gerade so, wenn ich mit den Leuten so weit im Kontakt bin, wie ich das jetzt hier über dieses Jahrzehnt bin, wo ich denke, du meine Güte, wie reagierst du denn jetzt richtig? Also es ist ja auch dann irgendwann nur noch Intuition, du reagierst eben. Hm. Ne? Also es ist halt, und da sind viele krasse Sachen passiert, auf jeden Fall. Ne? Also von schlimmen Existenzängsten oder gestern auch wieder so ein Beispiel, da kam dann eine, wo ich nun wusste, dass die eine Wohnung beziehen sollte, die andere Freunde für sie gekauft haben, und dann hat das nicht geklappt oder die wollten so eine hohe Miete, die sie nicht bezahlen kann. Und wo so diese, nach meinem 14-Stunden-Tag an der kleinen Schwester kam dann so eine Welle an, ich habe keine Wohnung, ich werde 50, ich fange bei null an, ich habe Existenzängste, ja, und das so ausgekippt wurde. Und wie kriegst du das jetzt in dem Moment, wo du selber vielleicht gerade erschöpft bist, hin, demjenigen Mut zuzusprechen und irgendwie den, warum bin ich dann auch so oft irgendwie jemand, wo das dann passiert, ne? Ich finde das ganz interessant, weil wenn man so viele Sachen an sich vorbeirauschen sieht, die nichts mit einem selbst zu tun haben, ja, aber wo halt so Schicksale geschrieben werden, dann gibt es da, also es klingt jetzt ein bisschen nüchtern oder was, aber es, eigentlich ist das menschliche Dasein immer so wiederkehrend problembehaftet, ne? Krankheit, Schicksalsschläge, ne? Und wir so, das sind, und das ist Menschsein. Also, ja, will das keiner haben, aber kriegt das, man, ob du nur Bock drauf hast oder nicht. Ja. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und ob so, du dich jetzt reinsteigerst oder nicht. Also, aber das, ich zuhören, meine. Weißt du hast gerade gesagt, irgendwie, wie kann ich dem jetzt helfen? Das ist ja schon ein Schritt weiter, der schon fast an so eine Grenze überschreitet. Also, du bist ja kein Therapeut. Du hast bestimmt Qualitäten als Therapeut. Ich werde entwickelt von meinen Therapeuten hier, also ich habe viele Therapeuten, oft sie sagen auch, du, was du mir jetzt gegeben hast, das lasse ich mir teurer bezahlen, wenn ich das meine. Das meine ich halt, also, aber dass wir so eine menschliche Qualität des Zuhören können. Ja, das ist richtig. Manchmal, vielleicht muss man gar keinen Tipp geben, sondern die Leute sind einfach dankbar, dass sie es sagen konnten, und das finde ich so phänomenal, dass Leute dann durch das, was sie es ausgesprochen haben, schon dann irgendwie plötzlich selber Kraft tanken und vielleicht sogar eine Idee haben, wie sie weitermachen können, mit der sie noch nicht hierher gekommen sind. Und das finde ich phänomenal. Aber Lutz, ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir auch gar nicht so das Maß der Dinge sind. Ich glaube wirklich, dass Fukuhila da nochmal so einen besonderen Stellenwert einnimmt. Weil du musst ja auch erstmal das Gefühl haben, du kannst es jetzt hier ablassen. Oder du willst jetzt, oder du vertraust jetzt auch so. Ich glaube, dieser Raum hier, der gibt auch so ein Vertrauensgefühl. Und auch die Leute, die hier arbeiten, die auch immer noch dieses Family-Ding, obwohl es jetzt auch groß geworden ist und eigentlich für mich als Mutti, die da gar nicht mehr so zu pflegen ist. Also so, aber das finde ich, kann ich mir jetzt nicht für jeden Friseurladen vorstellen, dass die Leute so viel erzählen wie hier. Also so. Würde ich auch. Das ist wirklich, wollen, genau, das ist auch was ganz, ganz, ganz Schönes. Und das ist auch was ich denke, was ich auch verkörpere, was ich so liebe daran. Und die Mädels hier und Jungs nehmen das bestimmt auch mit. Und sind ein Stück weg vielleicht auch so. Das ist, also, das ist krass, weil das ist jetzt eigentlich, haben wir jetzt einen Kreis wieder geschlossen zum Anfang des Gesprächs. Zurückgespult, das ist schon so lange her. Naja, ja, genau, es ist jetzt nämlich fast genau eine Stunde irgendwie und so gesehen ist es eigentlich ein schönes, ausklingendes, nein, ein schöner Ausklang. Das stimmt. Also es ist, es finde ich, schon immer noch was, wo ich dran glaube, um was ich denke, was sich lohnt, so viel Lebens- und Zeit und was weiß ich, was für Energie reinzusetzen. Es ist eine kleine Institution und ich versuche, sie zu halten. Du hast die Verantwortung übernommen. Ja. Claire. Lutz. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, bitteschön. Dinge, die man ja jetzt auch nicht so unbedingt auf einem Friseurssitz so ich verhaftet. Ich fand das jetzt ganz schön. Ich meine, ich denke ja dann auch nochmal über Dinge nach, wo ich denke, ja. Okay. Dann verabschiede ich mal die potenziellen Hörer, die das natürlich zeitversetzt erst präsentiert bekommen. Das waren die Kiez-Biografien, Ausgabe Nummer 15. Heute in der Fukuhila bei Claire Lachki, ihres Zeichens Friseurin. Mein Name ist Lutz Bonneberg und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann schaut auf www.kiezbiografien.de. Dort findet ihr andere Gespräche mit anderen Menschen zu anderen Themen. Ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!